Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 922 an Schiller. Wenn ich nicht bei Zeiten schreibe, so unterbreche ich später noch schwerer das Stillschweigen. Also will ich nur sagen, dass ich diese paar Tage vorerst angewendet habe, um Antworten und Promemorias in allerlei Geschäften loszuwerden, mancherlei auf das neue kritische Institut beziehendes, das auf eine wunderliche Weise zu florieren verspricht, hat mich auch beschäftigt. Zunächst brauche ich vielleicht 8 und mehr Tage zur Redaktion des Programms über die Kunstausstellung und das polygnotische Wesen. Ist dieses in Druckers Händen, so will ich sehen, ob's nicht möglich ist, irgendetwas Erfreuliches zu produzieren. Geht es nicht, so werde ich auch deshalb mich zu trösten wissen. Recht angenehme Stunden habe ich mit Schelver, Hegel und Fernow zugebracht. Der erste arbeitet im botanischen Fach so schön aus, was ich fürs Rechte halte, dass ich meinen eigenen Ohren und Augen kaum traue, weil ich gewohnt bin, dass jedes Individuum sich aus närrischer Sucht originaler Anmaßung vom schlichten Weg fortschreitender Potentierung mit fratzenhaften Seitensprüngen so gern entfernt. Mit Hegeln ist mir der Gedanke gekommen, ob man ihm nicht durch das Technische der Redekunst einen großen Vorteil schaffen könnte. Es ist ein ganz vortrefflicher Mensch, aber es steht seinen Äußerungen gar zu viel entgegen. Fernow ist in seiner Art gar brav und hat eine so redliche und rechtliche Ansicht der Kunsterscheinungen. Wenn ich mit ihm spreche, so ist mir's immer, als käme ich erst von Rom und fühle mich zu einiger Beschämung vornehmer als in der so viele Jahre nun geduldeten Niedertracht nordischer Umgebung, der man sich doch auch mehr oder weniger assimiliert. Es ist merkwürdig, dass das Historische, das so viel ist, wenn es würdige Gegenstände behandelt, auch etwas an und für sich werden und uns etwas bedeuten kann, wenn der Gegenstand gemein, ja sogar absurd ist. Doch das deutet von jeher auf einen jämmerlichen Zustand, wenn die Form alle Kosten hergeben muss. Die Herren sind übrigens fort und gehen fort, und es fällt niemanden ein, als ob dadurch etwas verloren sei. Man läutet zum Grabe des tüchtigsten Bürgers allenfalls noch die Stadt zusammen, und die überbleibende Menge eilt mit dem lebhaften Gefühl nach Hause, dass das löbliche gemeine Wesen vor wie nach bestehen könne, werde und müsse. Und somit leben sie wohl, leisten sie das Bessere, insofern es ihnen gegönnt ist. Sagen sie mir etwas von Zeit zu Zeit, ich will mir zum Gesetz machen, wenigstens alle 8 Tage zu schreiben, um von meinen Zuständen Nachricht zu geben. Jena, am 27. November 1803,